Okay, ich versuch's mal ohne Verstärker. Mal gucken, ob das geht. Sonst machen wir das gleich anders. Ich fange an mit einem Gedicht von Robert Gernhardt, was da heißt: Was ist Kunst? Verstärker! Okay. Mikrofon, sodass man mich nicht mehr sieht. Also, wie gesagt, als erstes ein Gedicht von Robert Gernhardt, das da heißt: Was ist Kunst? Haben Sie was mit Kunst am Hut? Okay, wir stehen weiter. Übungsphase. Haben Sie was mit Kunst am Hut? Gut, denn ich möchte Ihnen allen etwas auf den Wecker fallen. Kunst ist was? Das. Kunst, das meint vor allen Dingen anderen Menschen Freude bringen und aus vollen Schöpferhänden Spaß bereiten, Frohsinn spenden. Denn die Kunst ist eins und zwar heiter und sonst gar nichts. Klar? Ob das klar ist, sie ist heiter, heiter und sonst gar nichts weiter. Heiter ist sie, wird es bald? Heiter! Haben Sie das geschnallt? Ja? Dann folgt das Resümee. Bitte sehr, oben stehen, es ist zwar alles Lüge, gar nicht wahr. Und ich meinte es auch bloß irgendwie als Denkanstoß. Aber wenn es jemand glaubt, ist erlaubt. Mag ja sein, dass wer das mag. Guten Tag.